Die Partei für Gedeihen und Fortschritt Nigerias kürte den Genossen Kim Jong-un zu ihrem nationalen Ehrenleiter. Die Veranstaltung zur Übergabe der Urkunde des Titels des nationalen Ehrenleiters für Kim Jong-un fand am 7. Januar in Abuja statt. Daran nahmen die Persönlichkeiten der Partei für Gedeihen und Fortschritt und der Fortschrittlichen Volkspartei Nigerias und der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der DFRK in Nigeria und seine Mitarbeiter teil. Die Teilnehmer legten zuerst am Bild, in dem die Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il zusammen sind, die Blumensträuße nieder und verneigten sich davor. Auf der Veranstaltung übergab Goodwill Nunasi, nationaler Vorsitzender der Partei für Gedeihen und Fortschritt Nigerias, dem außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter der DFRK, Zong Yong-chul, die Urkunde des Titels des nationalen Ehrenleiters. Er hob hervor, dank seiner unsterblichen Verdienste um den Aufbau des starken sozialistischen Staates in Korea, genieße Herr Kim Jong-un, oberster Führer des koreanischen Volkes, bei den fortschrittlichen Menschen Hochachtung und Respekt. Das Küren von Kim Jong-un zum nationalen Ehrenleiter sei der einmütige Wille und Wunsch der Angehörigen der Führung und aller Mitglieder der Partei für Gedeihen und Fortschritt Nigerias.